Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Добрый вечер, Йоксамлар, бонсуар, guten Abend bei Nachttaxi. Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer. Heute bringe ich eine Kurzgeschichte von Abraham Moshe Fuchs. Sie heißt Aus der Ferne, im Original von der Weitens. Fuchs hat sie 1920 geschrieben. Aus dem Jiddischen übersetzt hat sie Thomas Soxberger. Abraham Moshe Fuchs ist 1890 in Oserno, Galizien, geboren worden. Er hat den Cheder besucht, das ist die jüdische religiöse Kleinkinderschule. Danach hat er sich alleine weitergebildet. Ab 1911 hat er Kurzgeschichten über das Leben der armen jüdischen Landbewohner veröffentlicht. 1912 ist er nach New York gegangen und von dort 1914 nach Wien. 1921 bis 1938 war er Wiener Korrespondent für die New Yorker jüdische Zeitung Vorwärts, Jewish Daily Forward. 1924 ist in Warschau sein wichtigstes Buch erschienen, Unter der Brick. Unter der Brücke. 1938 hat ihn die Gestapo verhaftet und seine Manuskripte beschlagnahmt. Er hat aber fliehen können und sich in London niedergelassen. Er ist dann 1950 nach Israel gegangen und 1974 ist er dort gestorben. Das Lied, das Sie zu Anfang hören, ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1909. Die Sängerin heißt Frau Peppi Littmann. Sie ist in jiddischen Kabarets in ganz Europa und Amerika aufgetreten, und zwar fast immer in Männerkleidern, als Yeshive-Bucher kostümiert. Sie ist 1930 in Wien gestorben. Plötzlich war das ganze Viertel nahe der Bahnbrücke im Prater seltsam still und leer geworden. Es war jene müde, leicht unheimliche Leere voll unbewusster Trauer, in der man noch einen Nachhall des verklungenen Trubels spürt, wie in einer Wohnung am Morgen nach einer Hochzeit. Alle diese verschnörkelten Spielbuden, Karusselle und Panoramen, versteckt zwischen Bäumen, die ihre herbstlichen Blätter allmählich verloren und sich von Tag zu Tag mehr lichteten, sie alle lagen nun leer und verlassen da, waren mit Wasser abgespritzt und säuberlich ausgekehrt worden. Die großen Musikautomaten schwiegen. Die Chinesen, die sich an ihren eigenen Zöpfen aufhängten, die Feuerschlucker, die Clowns mit den brennend roten, schrecklich langen Nasen und zerbeulten Zylindern, die Schreier, Ausrufer, der sich drängende Strom des Volkes, sie alle waren mit einem Mal wie von Zauberhand verschwunden. Das hoch zum Himmel ragende, wundersame Riesenrad drehte sich nicht mehr, und seine Waggons hingen reglos in der Luft. Ihre kleinen Fenster funkelten in der milden Herbstsonne. Im Schaufenster des Panoptikums standen an der Stelle, wo sonst immer der schreckliche, ausgestopfte Riesenaffe die geraubte Waldprinzessin mit dem goldenen Gürtel um den nackten Bauch in seinen schwarzen Pranken gehalten hatte, die Figuren zweier Soldaten. Mit wehenden Mantelschößen und Fahnen über den Köpfen drückten sie einander fest die Hände. Frieden. Vergessenen Laternenflämmchen ähnelnd, die bei Tag unbemerkt und einsam brennen, drückten sich auch weiterhin die Prostituierten in der Nähe der Bahnbrücke herum und suchten Gäste. Und wie immer war auch jetzt der dicke Maxl da, der sich unaufhörlich zwischen den Frauen herumtrieb und auf seine Frau, die schöne Mitzi, aufpasste. Sein gelbliches, rundes Gesicht mit der zerdrückten Nase zeigte sich wie ein trüber Vollmond unter der Brücke und in der angrenzenden Straße, und mit warnender, drohender Stimme kam sein hastiger Ausruf: »Mizi, die Häh!« Und augenblicklich liefen die Prostituierten in stummer Panik in alle Richtungen auseinander, wie eine Schar Hühner, die in der Luft über sich den Habicht bemerkt hat. Jede lief zu ihrem gewohnten Versteck. Unterröcke wehten hoch und dicke Beine zeigten sich ungeniert im Licht des Tages. Die schwarze Hermine suchte sich ihren Weg vorsichtig, wie eine Katze, die eine Schlammpfütze durchqueren muss. Die kleine Gusti sprang hurtig über den Zaun. Die alte Horwatzka mit ihrer langen, roten Pelerine machte es besonders schlau. Sie stellte sich an die Station und tat ganz so, als warte sie auf die Straßenbahn. Nur die schöne Mitzi hatte es nicht eilig. Sie wusste, dass ihr Maxl sie vor jeder Gefahr beschützen würde, und so ging sie müde mit breiten, unter dem Rock sich wiegenden Hüften zum nächsten Gasthaus und setzte sich an eines der Tischchen unter den Bäumen. Die roten, herb nach Herbst riechenden Blätter schaukelten langsam durch die Luft und fielen auf die mit rot und blau geblümten Tüchern gedeckten Tische. Aus der Ferne war das traurige und heisere Spielen eines Leierkastens zu hören, mit jenen Herbstmelodien, welche lange im Gemüt nachklingen und sachte an eine geheime Wehmut rühren. Unter allen Gassenmädchen, die sich hier herumtrieben, war Mitzi die einzige, in deren länglichem, verbrauchten und blassen Gesicht sich neben mit Puder zugedeckten Falten noch schwache Reste von Jugendlichkeit erhalten hatten, und deshalb nannte man sie die Schöne. Langsam trank sie jetzt ihr Glas Wein und wischte sich nach Männerart mit dem Handrücken über den Mund. Das reguläre Aufstehen erst spät am Tag, all die grenzenlose Freiheit, die jedes unbequeme Feigenblatt mit einem Ruck von sich geworfen hatte, die milde, sonnige Ruhe des Herbstes, sie leuchteten jetzt in den schönen, großen, grünlich welken Augen des zügellosen Weibes, welches schlussendlich bis zur Wahrheit des geheimsten Traumes seines Geschlechts vorgedrungen war. Während der Polizist den Platz unter der Bahnbrücke überquerte, stand ihr Mann Maxl da, ganz nach seiner Gewohnheit, klein, rundlich, vorgebeugt, die Füße auseinandergestellt, die Hände tief in den Hosentaschen, die dicklederne Zigarre im Mund, und zwinkerte mit seinem ständig zugedrückten, kaum sichtbaren Auge diebisch unter der kleinen karierten Mütze hervor. Ein wenig frech, mit offenkundigem Vergnügen über die Gewissheit, dass der andere ihm auf keinen Fall etwas anhaben konnte. »Habe die Ehre, Herr Inspektor«, grüßte Maxl. »Habe die Ehre«, brummte der Polizist und legte gleichgültig einen Finger an seinen schweren Tschako mit der Messingspitze. Aber diesmal sah sich Maxl etwas betrogen. Er fühlte, dass der andere sich nicht ärgerte, dass etwas anders war als sonst. »So ein Saukerl«, spuckte Maxl dem Polizisten den Zigarrenstummel hinterher. Wie aus dem Boden gewachsen erschienen die Mädchen wieder unter der Bahnbrücke. Sie gingen geduldig hin und her, die Hände mit dem Täschchen auf dem Rücken, abstoßend mit ihren grell gepuderten, bläulichen, erschreckend gemeinen Gesichtern und suchten hungrig mit den Augen. Zu Füßen der scheuenden Pferde am bronzenen Monument auf dem großen, leeren Platz gegenüber lagen plötzlich erschreckend große, frische Blumenkränze. Und nur selten lief ein erschrockener, von der Musterung kommender Mann nach Hause unter der Brücke durch, verwirrt blinzelnd wie ein gebundener Hahn, der sich aus dem Korb losgerissen hat. Dann stürzten die Huren auf ihn zu, verstellten ihm von allen Seiten den Weg und sahen ihm mit süßem Lächeln tief in die Augen, als wollten sie ihm die schwierige Entscheidung erleichtern. »Na, gehst mit, Diana?« Ganz unbeachtet von den Menschen, die in der Kriegsaufregung umherwirbelten wie Papierstücke in einer Windhose, dehnten sich jene Tage des Kriegsbeginns immer heller und weiter, wie ein Feld, auf dem man das Getreide mäht. Und nur undeutlich und verschwommen verirrte sich sanft ein Echo eines freudetrunkenen Rufes in einen tiefen nächtlichen Traum. »Nieder mit Serbien!« Den ganzen Tag füttern die Frauen unter der Brücke den alten grünen Papagei des blinden Drehorgelspielers mit Bonbons, damit er die seltsamen Ausrufe nachäfft, die von der Stadt herüberklingen. »Extraskabe, Tageblatt, großer Sieg, 50 Kanonen«, ruft der Papagei deutlich mit seiner hölzernen, unheimlichen Stimme, die dem Knarren einer Tür ähnelt. Die Huren lachen, küssen den Papagei auf seinen krummen Schnabel, bewerfen einander mit roten Kastanien, die sie vom Boden aufheben, und machen sich eine nach der anderen an die Passanten heran und drängen sie vom Weg ab. Und zwischen ihnen stiefelt wie ein zufriedener, satter Kater den ganzen Tag, faul und schwer, die Hände in den Hosentaschen, Maxl um seine Frau herum und bewacht sie. Dass es jetzt weniger Gäste gibt und sie nun freier ist als sonst, bedeutet für sie einen Feiertag. Ständig stiehlt er sich zu ihr hin und kneift sie unter den Achseln hindurchfassend in die weichen Brüste. »Mitzel, Mitzel«, lacht er mit seinem schiefen, hässlichen Mund unter der zerdrückten Nase und läuft davon. Mitzi läuft ihm nach und schlägt ihm lachend und spaßhaft die Handtasche über den Kopf. »Willst mir Ruhe geben, du dicker Bär?« Stolz auf ihre Schönheit freut er sich über sein Eigentum, seinen Besitz. »Mitzi, da hast du ein Zigaretterl, eine echte ägyptische.« Er steht schon wieder hinter ihr. »Geh, brauch deine Zigaretten nicht«, stößt sie ihn mit dem Ellbogen weg. Und obwohl sie seinen unverschämten Gesichtsausdruck nicht leiden kann, schmeichelt ihr seine Treue. Sie fühlt sich um eine Stufe höher durch seine Unterwürfigkeit, mit jenem Gefühl von heimlicher Genugtuung, mit dem man die Hand in die gefährliche Schnauze eines Haushunds legt, mit dem man spielt. »Also ich verstehe nicht, wie man so in die eigene Frau verliebt sein kann«, witzelt die schwarze Hermine, die mit ihrem roten Korallenhalsband einer Zigeunerin ähnelt, nimmt aus ihrer Tasche ein Stück Wurst und beißt hinein. »Es ist wirklich am besten, wenn man verheiratet ist. Soll's mit mir zugehen, wie's will, die Hauptsache ist ein Bräutigam«, seufzt die kleine Gusti, die mit ihrer armseligen Schleife im kindisch kurz geschnittenen Haar, das ein kleines, schrecklich altes und gelbes Gesicht umrahmt, einem Waisenmädchen ähnelt. Manchmal fährt oben auf der Bahnbrücke ein Militärzug, an dem mit Kreide angeschrieben ist. Paris direkt, Petersburg direkt. Auf den letzten Waggons stehen Kanonen mit offenen schwarzen Mäulern. Die Soldaten drängen sich mit den Gesichtern an den Fenstern, lachen und winken mit den Mützen. Hoch! Die Mädchen schwenken begeistert die Täschchen und schreien, hoch! Mitzi hüpft voller Eifer, wirft den Soldaten mit beiden Händen, die sie auf den Mund presst, Küsse zu und quietscht mit ihrer feinen, melodiösen Stimme. »Nehmt's mich mit, süße Burm, meine armen Burm!« Ihre Augen blitzen vor Mitleid und blanker Hingabe. Die reizenden Löckchen über ihrer schönen weißen Stirn kräuseln sich wild und zerzaust. In solchen Momenten bleibt Max enttäuscht stehen und blickt seine kleine Frau stumm und verwundert lange an. Er betrachtet sie neugierig, mit geheimer Furcht und jener Verständnislosigkeit, mit der ein Mensch, der nicht schwimmen kann, verwundert zusieht, ohne zu begreifen, wie sich der Schwimmer über Wasser hält. Aber dann lächelt sie ihm zu und er versteht. »Weißt du was, Mitzel? Ich habe 20 Kronen verdient, mit den Karten, beim Glaser, da. Wüsst?« sagt Maxl in seinem stotternden, gedehnten Wiener Dialekt, der kaum verständlich ist. Die Mädchen gehen geduldig und beschäftigungslos hin und her, hin und her. »Der Maxl wird auch in den Krieg müssen. Mein Sohn Anton ist schon zur Musterung gegangen«, sagt die alte Horvatska. In ihr gelbes, weich aufgedoppeltes Kinn einer Fleischerfrau hat sich das ständige falsche Lächeln mit einem unschuldigen Fältchen eingegraben. »Mein Maxl wird nicht in den Krieg gehen, er ist doch ein Invalid. Erstens fällt ihm ein Finger an der Hand und das Auge, er hat doch ein Glasauge«, antwortet Mitzi für einen Mann. »Ich mag keine Soldaten«, sagt Maxl ein wenig verschämt. »Ich kann Soldaten nicht leiden.« »Ob du sie magst oder nicht, man nimmt nur solche, die tauglich sind. Alle Männer müssen jetzt Soldaten sein, aber du bist nicht tauglich«, antwortet Mitzi störrisch. »Du sei still, Mitzi, red nicht, sag ich dir«, wird Maxl böse. »Er ist zu dick, nebig«, sagt die schwarze Hermine und greift ihm aufs Sitzfleisch. Und die Mädchen betrachten und befühlen Maxl von allen Seiten mit der kalten, grausamen Kennerschaft von Fleischern, die einen Ochsen betasten. Auf dem Platz erscheint Karl, der Kavalier, ein dunkler, herausgeputzter Kerl, ein ehemaliger Kellner mit einem schwarzen, gezwirbelten Schnurrbärtchen und einem engen Frack. Der eingezogene Hals ist immer mit Pflästerchen verklebt. »Da ist der Karl! Hey, du, Karl, wo warst du so lang? Wenn du nicht kommst, ist's ein bisschen langweilig. Schenk mir Zigaretterl.« Mitzi läuft dem Karl entgegen, und während sie ihm die Hand reicht, drängt sie sich mit dem ganzen Körper an ihn. »Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden, Mitzel. Ich muss morgen schon einrücken«, lächelt der Karl stolz. »Was, du bist auch ein Soldat?« lacht Maxl und misst den anderen von unten nach oben mit zugekniffenem Auge. Für diesen Kavalier empfindet Maxl schon von jeher einen verächtlichen Hass. Noch aus der Zeit, bevor er Mitzi geheiratet hat und Karl ihr Zuhälter war. Er hasst alles an ihm, bis hin zu der unvermeidlichen Delle im steifen, abgenützten Sommerhut. »Was, ich glaub's nicht, du auch?« Maxl lacht sein schiefes, spöttisches Lachen, das sich über eine Hälfte seines verkniffenen Mundes verbreitet. Und mit einer Hand packt er ihn plötzlich vor der Brust bei der Weste und hebt ihn in die Höhe. »Da habt's euch an Soldaten«, schreit Maxl. »Mit einer Hand kann ich's mit 16 von denen aufnehmen. Hey, Soldaten!« Die Huren kreischen alle miteinander, ihre grausigen Gesichter blasen sich auf, als ob man sie gewendet hätte, sie zappeln hin und her und winden sich und man versteht nicht recht, ob aus Freude oder vor Ärger. Karl macht sich nachlässig von Maxls Hand los. »Dass er mir immer den Frack schmutzig machen muss, der Jud«, sagt er, und staubt sich langsam, fein den Ärmel mit den Fingerspitzen ab. »Jud!« »Was, du schimpfst? Du schimpf ja nicht, hörst du? Ich zeig dir gleich den Jud, gleich!« Den großen, schweren, runden Kopf, auf dem die kleine Mütze mit dem Knopf in der Mitte wie ein Topfdeckel sitzt, drohend gesenkt, geht Maxl auf den anderen zu wie ein wütender, gereizter Stier auf das rote Tuch und stößt ihn dabei zurück. Sein verkniffenes Auge ist jetzt völlig geschlossen und das große, harte Glasauge wirkt wie lebendig, ein wenig gerötet. Und es misst den anderen von unten mit unheimlichem kalten Hass. Du Schwein, du! Maxl, geh weg von ihm, fangst schon wieder an, schreit Mitzi und mit ganzer Kraft reißt sie Maxl an den beiden Jackenstößen zurück. Haut euch nur ein bissl, Gest gibt's eh keine, sagt die alte Horvatska. Aber im selben Augenblick läuft sie plötzlich auf ihren schweren, dicken Beinklötzen davon und ein junger, kompakter Bursche mit einem blonden Haarschopf über der niedrigen Stirn ihr hinterher. Ihr Söhnchen Anton jagt ihr betrunken wackelnd nach. Er hat silberne Blumen am Hut, aus denen das Bild des alten Kaisers Franz Josef mit dem weißen Backenbart blickt. Er packt seine Mutter hinten an der roten Pelerine und schleppt sie auf den Platz zurück, während er mit fürchterlicher, heiserer Stimme schreit, »Gib mir ein Geld, Alte, ich bin assentiert worden! Geld gib mir, du alte Hure!« »Ja, wie kann ich dir denn Geld geben, wo doch keine Gäste da sind? Man verdient nichts«, lächelt die Alte mit demselben süßen, fixierten Lächeln auf ihrem weichen, aufgedoppelten Kinn, mit dem sie einen Gast zu sich ruft. »Alle Gäste gingen in Krieg, es ist jetzt Krieg, es gibt kein Geld.« »Geld, Herr Alte, Geld!« Und während er sie fest beim Kinn gepackt hält, gibt ihr der Sohn eine geräuschvolle, feucht schmatzende Ohrfeige nach der anderen. Maxl läuft herbei und reißt den Sohn von seiner Mutter weg. »Man darf eine Mutter nicht schlagen«, sagt er und hebt warnend einen Finger. »Du, eine Mutter darf man nicht schlagen, hörst du? Du, jeden kannst du schlagen, sogar der Schlagen, verstehst du? Aber keine Mutter, hörst du?« Der dichte weiße Nebel, mit feuchter Kälte vollgesogen, schließt sich schon ein paar Schritte vor dem Blick, und in der Abgeschiedenheit, mit der er einen umgibt, fühlt man sich ein wenig verunsichert und auf sich selbst zurückgeworfen, als ob man durch einen Wald irren würde. Immer wieder taucht plötzlich eine Laterne auf, die hinter dem Rücken wieder vom Nebel verschluckt wird, und man hat kein Verlangen, sich nach der Militärmusik umzublicken, welche die Soldaten zum Bahnhof begleitet. Die riesigen Messingtrompeten, die über die Schulter gehängt sind, spiegeln sich in der glänzenden Nässe des Gehsteigs und übertönen auch das Geschmetter der Becken. Das Wummern der großen Pauke, die von einem kleinen Pferd gezogen wird, wirkt im Nebel entfernt, gedämpft, wie in Watte gehüllt. Gebeugt wiegt sich die Schar der Soldaten, schwer beladen mit Säcken, Gewehren und Schaufeln an den Seiten. Die Mützen über jungen, rosig gefleckten Gesichtern sind zu groß und rutschen über die Augen, und die grauen Schnurrbärte der Älteren sehen fremd aus, wie angeklebt. An der Seite geht hier und da eine Frau mit, oder ein Kind hilft ein Paket tragen, fröhlich und selbstvergessen zum betäubenden Klang der Musik dahertänzelnd. Die Mädchen gehen übellaunig und stumm unter der Bahnbrücke auf und ab. Jeder hält Abstand zur anderen, und es ist mitleiderregend, wie ihre Hände blau gefroren sind in der feuchten Kälte, wie bei Marktfrauen. »Ha, gehst mit, Kleiner?« zwinkert Mitzi mit einem halben Auge einem schäbigen älteren Menschen in einem langen Pelzmantel zu. Der Gast zappelt wie ein Fisch, der mit dem Gaumen am Angelhaken hängt. Mitzi geht voraus, die breiten Ränder ihres nassen Hutes schaukeln, Regentropfen triefen herab, und der Mensch schleicht ihr nach mit gebeugtem Rücken, den Kopf versteckt unter dem aufgespannten Schirm, unsicher wie auf einem schmalen, schwachen Steg, der über eine tiefe Schlucht führt. Auf der anderen Straßenseite geht Maxl, den Hals in den aufgestellten Kragen eingezogen, die Hände in den Hosentaschen, die Schirmmütze auf ein Ohr gedrückt, und begleitet ihn, stößt ihn mit seinem Willen vorwärts, blickt immer wieder zu ihm hin, ob er es auch nicht bereut. Auf dem Weg betritt er eine Ausschank und kommt mit einem Fläschchen Schnaps in der Tasche wieder heraus. Als er in seine Wohnung kommt, stellt sich Maxl hin, das Gesicht zur Zimmerecke gewandt, und macht einen ordentlichen Schluck aus der Flasche. Danach bietet er sie seiner Schwiegermutter an, die ständig stumm am Fenster sitzt, in einen gepolsterten Stuhl versunken, dem die zerschlissenen, gelben und fauligen Eingeweide aus Flachs heraushängen. Harte, graue Haare hängen spärlich und unordentlich über die spitze, krumme Nase, die über der vertrockneten, boshaft verkniffenen Mundpartie der Alten sitzt. Das zerfurchte Gesicht, in einer Ecke an der Scheibe klebend, sieht aus wie eine große, schauerliche Spinne, in Spinnweben eingewickelt. Ihre gelähmten, geschwollenen Füße sind in warme, dicke Wollfetzen eingepackt. »Na, Alte, nimm ein Schnapsal. Aber sag's nicht damit, Sitti. Die hat jetzt einen Gast im Kabinett. Hörst du, Alter, da wirkt die sonst?« sagt Maxl mit einem warnend erhobenen Finger zur Alten und reicht ihr das Fläschchen. Die Alte nimmt hastig einen Schluck und wischt sich über den eingefallenen leeren Mund mit dem Handrücken der verdorrten Hand, die aussieht wie eine Krebsschere. »Was brauch ich an Schnaps?« sagt sie auf Jiddisch. »Hättest dich besser anstellen sollen und dat von Zucker heimbringen. Ein Jud, der nur an Saufen denkt, den ganzen Tag trinkt er nix wie Schnaps«, seufzt die Alte. »Zucker, Zucker, was brauch ich an Zucker, wenn's du ihn zahm frisst? Glaubst vielleicht, dass man heut so leicht an Zucker kriegt?« äfft Maxl sie nach. »Was ich? Ich ess dein Zucker? Soll mich der Vater im Himmel so vor dem Spital bewahren«, schwört die Alte mit hohen Schwüren. Vom Schnaps wird Maxl ein wenig trübsinnig und nachdenklich. Der Aufenthalt in der finsteren Wohnung, die vollgestellt ist mit alten, abgestoßenen Kästen und Betten, wird ihm zu eng. Und er pfeift laut und scharf die Melodien nach, die von den Spielautomaten der Praterbuden her durch das Fenster zu hören sind. »Maxl, Maxl, wer sind denn die da? Komm doch her, Maxl«, ruft die Alte. Durchs Fenster sieht man, wie eine Schar Gefangener langsam vorbeigeht, mit fremdartigen, schweren Stiefeln, zerrissene dicke Mäntel über die Schultern gehängt, die auf der Straße nachschleifen. »Russen! Das sind Russen! Die unsrigen haben die gefangen«, sagt Maxl. »Warum hat man sie gefangen?« »Na, warum, warum, weil Krieg ist? Weißt du das nicht, Alte?« »Ach, gar nichts weiß ich. Sitz nur den ganzen Tag am Fenster.« »Du, Alte, wenn ich dir eine reinhauen könnte, nur ein einziges Mal.« Maxl hält der Alten die Faust vors Gesicht. Aber sie erschreckt nicht. »Da sitzen sollt ihr alle in offene Wunden, lieber Vater«, schimpft sie mit der altbekannten, gedehnten Melodie der jüdischen Frauengebete. Aber da kommt die Mitzi aus dem Kabinett, wo sie den Gast abgefertigt hat, und im Zimmer wird es etwas freundlicher und heller. Mitzi ist halbnackt. In ihren schwarzen Hosen und den langen Strümpfen über den schmalen, hohen Absätzen sieht sie wie ein frecher Junge aus. Sie pudert sich das Gesicht vor dem geborstenen, graufleckigen Spiegel und raucht sich eine Zigarette an, wobei sie den Rauch in zwei gleichmäßigen Wölkchen durch die Nase bläst. »Wo ist die Zigaretten her?« fragt Maxl, während er sich ihr mit einem vorsichtigen Lächeln nähert und mit dem zugedrückten Äuglein zwinkert. »Der Herr hat mir echte ägyptische geschenkt«, sagt Mitzi. Maxl rückt näher. Er liebt den Geruch ihres gepuderten Gesichts sehr, und je länger er sie betrachtet, umso mehr wächst sein Verlangen nach ihr. Er versucht, ihren Körper von hinten mit seinen Armen zu umfassen, aber sie stößt ihn zurück. Daraufhin fasst er sie fest beim Hals und bettelt erregt mit seiner stotternden, hastigen und unverständlichen Ausdrucksweise. »Mitzi, Mitzel, komm, ich bitte dich, komm mit ins Kabinett!« Aber sie schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht und reißt sich aus der eisernen Umklammerung seiner Arme. »Ich will nicht! Wenn ich mal nachgesagt hab, dann bleibt's dabei!« »Was soll das heißen, du willst nicht? Du bist doch meine Frau! Hast geschworen in der Kultusgemeinde! Du musst!« »Na, hab ich's halt geschworen, aber wenn ich halt nicht will?« »Eben, weil ich's geschworen hab, drum will ich nicht!« »Weißt was?« schreit Maxl hitzig. »Ich bezahl! Ich bezahl wie ein Gast! Du hast 2 Kronen! Bitte sehr! Sonst geh ich zur Horwatzka, soll die was verdienen?« »Na geh halt!« »Siehst du, Alte«, Maxl läuft zum Fenster, »siehst du, ich will 2 Kronen sparen und sie will nicht.« Er keucht wie ein Holzhacker und die zerquetschte Nase wird weiß und weich wie gequollener Teig. »Den ganzen Tag streiten sie sich herum wie die Hund, den ganzen Tag«, ächzt die Alte giftig vom Fenster her. »Na und du? Du bist ja nur zu gut, um dir Gäste zu nehmen, du gelähmte Hure«, kreischt Mitzi mit ihrem melodiösen Stimmchen. Ihre Augen werden groß und blank wie Glas, die Stirn strafft sich und wird noch weißer. »Bist's krank dafür? Zieh dich an und geh auf den Strich, du polnische du, wo du doch gelähmt bist. Wirst ohnehin bald krepieren, du alte Hex, du. Mitzi stellt sich vor die Alte, die Hände in die Hüften gestützt. Was wär? Ich werd krepieren? Ich? Die Alte schüttelt den Kopf. Wir werden ja sehen, wer zuerst krepieren wird, ich oder du. Red nur, wir werden schon sehen. Dich wird mir aus der Wohnung hinaustragen. Maxl schnappt seine Mütze und läuft eine Treppe tiefer zur Horwatzka und klopft an die Tür. Aber die Horwatzka lässt ihn nicht ein. Sie hat jetzt einen Gast. Im Halbdunkel der schmutzigen, fest verhängten Fenster schimmert auf dem Waschbecken ein Fläschchen mit einer violetten Flüssigkeit. Die lange, spitze Nase gerümpft, scharf über den haarigen Brustkorb vorgereckt, steht der Gast mitten im Zimmer, boshaft und abweisend, wie einer jener fremdartigen, furchteinflößenden Raubvögel in der Menagerie, die ihre scharfen, langen Schnäbel auf der vorgestreckten Brust ruhen lassen. »Wir werden uns gut unterhalten, wirst zufrieden sein, sehr gut unterhalten, gnädiger Herr.« »Na, ich mach's anders, verstehst?« redet die Alte mit ihrer süßlich abstoßenden, einschmeichelnden Stimme wie der Arzt zu einem kranken Kind. »Sehr gut unterhalten, schenk mir Zigaretterl. So kost's eine Krone und nackert kost's zwei Kronen. Wie ist das, du haben willst, gnädiger Herr?« »Nackt«, sagt der Gast. »Na, bezahl er bitte schön, der gnädige Herr«, lächelt sie süßlich. »Das Geld, das liebe Geld. Ja, bei uns bezahlt man im Voraus.« Und als ob sie auf dem Rücken auf ein elektrisches Knöpfchen gedrückt hätte, fallen alle schmutzigen, mit Stecknadeln zusammengehaltenen Lumpen von ihr ab und sie steht nackt da. Aufgeschwemmte, dicke, bläuliche Fleischwülste falten sich übereinander und der Unterleib liegt in Schwärze wie ein alter, kaputter Ofen. Mit den Fingern nimmt sie ein fauliges, verbogenes Gebiss aus dem Mund, dessen goldschwarz angelaufen ist, und legt es auf den Waschtisch, neben dem ein verschmutztes, nasses Handtuch hängt. Dann beugt sie sich schwer vor zu ihrem Gast. Im Halbdunkel einer Ecke zeigt sich plötzlich das Köpfchen eines Hündchens, das mit zwei glänzenden, runden Äuglein neugierig um sich blickt und unruhig seine langen, dünnen, schwarz glänzenden Ohren bewegt. Die Alte richtet sich mitten in ihrer schaurigen Tätigkeit auf und drückt das Köpfchen in die Fetzen zurück, mit denen es zugedeckt ist. Nach einer Weile zeigt sich das Köpfchen aber wieder. Die Alte wirft ihre weite rote Pelerine darüber. »Schlaf, Pepi, schlaf. Es sind nicht meine Hund, ich hab sie zum Auskurieren aufgenommen«, sagt die Alte. »Kranke Hunderln. Früher hab ich sie im Kabinett gehabt. Ich hab ein Hundespital. Aber jetzt hab ich das Kabinett an die Flüchtlinge vermietet, die vor den Kosaken davongelaufen sind. Jetzt hab ich die Hunderln bei mir im Zimmer. Bist kein Soldat, gnädiger Herr? Mein Sohn, der Anton, ist schon zweimal an der Front verwundet worden. Ein Fuß haben sie ihm abgeschnitten, meinem Anton.« Der Gast wendet sich erschrocken zur Flucht, als habe er etwas gestohlen. Und die alte Horwatzka begleitet ihn zur Tür und redet auf seinen Rücken ein. »Vergiss nicht, dass du wieder mal vorbeischaust, gnädiger Herr. Wir werden uns gut unterhalten, sehr gut. Vergiss nicht, Tür Nummer 5a, Nummer 5a. Und bring ein Stückel Brot mit. Geld ist gar nichts heutzutage. Ein Stückel Brot bring mit. Adieu. Tür Nummer 5a. Wie eine Stimme, die der Sturm verweht, so wurde die Zeit vom dumpfen Kanonendonner auf den fernen Schlachtfeldern unhörbar gemacht. Und dieser anhaltende Stillstand wiegte und schläferte ein, bis er jener wahrhaften Ruhe glich, die man auf einer Seereise empfindet. Und nur eine undeutliche, leise Furcht, die verschwommen das Wissen um die Ankunft am sicheren Ufer in sich trägt, durchzitterte selten, sehr selten, sanft das Bewusstsein und trübte für einen Moment die Traumversunkenheit. Die Kränze zu Füßen der scheuernden Pferde des Denkmals auf dem Platz gegenüber waren nun schon schwarz und verfault. Und über die Brücke fuhren in einem Fort schwere Militärtransporte mit großen roten Kreuzen darauf. Durch die Fenster sah man bleiche, leblose Gesichter mit Kopfverbänden wie türkische Turbane. und unter der Bahnbrücke erschienen jetzt neue Prostituierte mit frischen, feuchten, schön frisierten Köpfen. Reservistenfrauen, die sich etwas verdienen gingen. Die Mädchen von früher standen nicht mehr unter der Brücke. Ein Teil von ihnen ging in die Munitionsfabriken arbeiten oder wurde Schaffnerinnen in der Straßenbahn. Und die, deren Nasen schon merklich angefault waren, wie leicht verschimmelt, saßen mit müden, entsetzlich hungrigen Augen ohne Strümpfe an den Beinen unter den verrauchten Goldranken der dunklen Decke des Café Glaser, hielten die Köpfe auf die Arme gestützt und blickten stumm nach draußen durch die Fenster, in denen sich die brennenden elektrischen Lampen des Cafés trüb in der Winterluft widerspiegelten. Große, leichte Schneeflocken fielen wie Federn, eine nach der anderen, unaufhörlich, unaufhörlich. Zwischen den schweigsam um ein Tischchen zusammengesteckten Köpfen der Kartenspieler mit den energisch zur Seite gedrehten Mützen sah man auch Maxels runde, karierte Schirmmütze hervorlugen. Er mischte schnell wie ein Magier, für das Auge kaum nachvollziehbar, mit seinen dicken, kurzen Fingern die Karten und knallte sie dann stets mit einem kurzen, lauten Knall auf den Tisch, denn in eben diesem Klaps liegt die ganze Magie des Kartenspiels. Chicky Fo, der Schwarze mit seinem Kopf voll schwarzer Wolle wie ein Lamm, der unten in den Praterbuden in einem roten Umhang tanzte, die blonde französische Wahrsagerin mit der bloßen, ausgezehrten Brust, die auf wunderbare Weise die geheimsten Gedanken eines Menschen erraten konnte, die ausgelassenen Clowns mit den dünnen Beinen und brillanten besetzten Krawattennadeln, welche die Traurigkeit von einem Land zum anderen mit sich trugen. Alle saßen sie, jeder für sich an einem Tischchen, tranken schwarzen Kaffee und lasen, was die Zeitungen über das Unglück ihrer Heimatländer schrieben. Die alte Horvatska mit ihrer lächelnden Falte im Doppelkinn ging im Café ein und aus und tuschelte in den Winkeln mit Schmugglern und Dieben, die vollgestopfte Säcke hereinbrachten. Unter einem Zipfel ihrer roten Pelerine lugte immer das Ohr eines Schweinskopfes hervor. Sie hatte begonnen, Handel zu treiben. Auch die schöne Mitzi ist im Café. Zigarette rauchend sitzt sie mit Karl, der jetzt auf Urlaub ist, in einer finsteren Ecke. Auf Karls geschwellter Brust blitzen Medaillen, und sein Hals ist jetzt rein, ohne jedes Pflästerchen, braun und hart wie ein Eichenstamm. Beide trinken Bier aus dickbäuchigen Gläsern, über die der Schaum rinnt, eins nach dem anderen. Man fasst es kaum, wie in den Eingeweiden solche Mengen des Getränks Platz finden können. Karl zwirbelt stolz die schwarzen Schnurrbartspitzen, die jetzt groß und kräftig geworden sind, und erzählt vom Krieg. Danach wickelt er den gelben, harten Finger eines Toten, der einen goldenen Ring trägt, aus einem Papier und zeigt ihn herum. Er hat ihn einem gefallenen Feind abgeschnitten, als Andenken. Mitzi berührt angeekelt den Finger und zieht die Hand zurück, wie von einem Wurm, aber die Neugier ist stärker und sie versucht, den Ring vom Finger zu ziehen. »Das geht nicht«, sagt Karl. »Nicht einmal, wenn du ihn mit einer Axt zerhacken würdest.« »Ich würde ihn schon herunterkriegen«, sagt Mitzi. »Das ist ein Ehering. Man müsste ihn nur in Essig einweichen, dann würde der schon heruntergehen.« Sie klopft mit dem toten Finger auf den Tisch, und in ihren schönen, grünlichen Augen, die vom Trinken ein wenig trüb sind, schwimmt jetzt die ganze Grausamkeit einer Frau, die den Willen eines Mannes verrücken will. »Schenken mir, als Andenken«, bittet sie Karl und hängt sich mit beiden Armen an seinen Hals. Aber in diesem Moment kommt Maxl dazu, in gereizter Stimmung. In letzter Zeit hat er kein Glück mit den Karten. Und wie immer, wenn er sich ärgert und sich ein wenig verlassen fühlt, ganz besonders, wenn er sich verlassen fühlt und ein Bedürfnis nach Mitleid hat, läuft er von allem weg zu seiner Frau. »Mitzi, komm heim, ich bitte dich!« Aber Mitzi zeigt ihm nur die Zungenspitze und macht ein verächtliches Gesicht. »Geh, wer braucht denn die da? Ich bleib da mit dem Karl.« »Was? Was ist das? Was redst du da?« »Was? Was, du Krippe, du? Hä? Glaubst du, der Karl hat jetzt Angst vor dir? Hä? Was? Was glaubst du?« Sie spitzt den Mund und mit einer plötzlichen, schlangengleichen Bewegung wirft sie sich an Karl heran, setzt sich auf seine Knie, umschlingt seinen dicken Hals mit beiden Armen und drückt ihn furchtbar fest an ihren Busen. Maxl bleibt einen Moment stehen und betrachtet sie stumm und interessiert. Ihre Stirn ist glatt, breit und weiß, und die Löckchen auf ihrem Kopf stehen durcheinander in die Höhe wie kleine Schlangen. Dann fasst er sie an der Hand und zieht sie von den Knien des anderen herunter. »Hey, du hast mir die Hosen schmutzig gemacht, du, der Jud!« schreit Karl und wirft sich auf Maxl. »Was? Jud? Du schimpfst mich, du, du!« Und Maxl ging, wie es seine Art war, mit dem runden, schweren Kopf seitwärts wie ein Stier immer näher und näher heran. Als aber in Karls Hand plötzlich eine Bajonettklinge aufblitzte, nahm er die schwere Marmorplatte des Tischchens, hob sie mit einer Hand hoch, derjenigen, an der ihm der Daumen fehlte, und schleuderte sie auf die beiden. Aufruhr, Schlägerei, stumm und schnell. »Meine Herrschaften, Pomale, die Lampen!« Nur die Stimme des Kellners mit dem schmutzigen Frack, mit den flackernden Schößen wie ein Schwalbenschwanz war zu hören. Und einen Moment später lief Mitzi bereits hinaus in den fallenden Schnee, der wie Nebel die Turmspitzen verhüllte, und das Kleid bis über die Knie hochhebend, den nackten Unterleib zeigend, schrie sie durch die Gassen. »Der Jud, der Krüppel, komm zur Scheidung, komm zum Rabbiner, zur Kultusgemeinde!« Und Maxl lief ihr hinterher und leckte sich wie ein verwundeter Hund das Blut ab, das von der zerschlagenen Lippe troff. »Geh heim, du Hur, geh heim!« stieß er stumpf heraus und schlug mit der geballten Faust, schwer wie ein Hammer, langsam auf Mitzis gebeugten Rücken Schlag um Schlag. »Geh heim, du!« Die Augen der Lilliputaner, der wieder natürlich kleinen Menschen, die puppengleich hier im Zirkus auf dem Seil tanzten, die immer wie in erschrockener Freude leuchteten, wie bei Kindern, die man auf ein Fest mitgenommen hat, waren nun frech geworden, mit derber Bosheit unterlaufen, wie Scheiben mit Frost. Und sie begannen sich unglaublich zu mehren. Tagelang trieb Maxl sich am Bahnhof unweit der Brücke herum und schnüffelte, krapschte nach jedem kleinen Verdienst. Die dunklen, hochgewölbten steinernen Hallen waren überfüllt mit Soldaten, die schrecklich verschmutzt, abgerissen und unrasiert auf dem kalten Steinboden zwischen den harten Packen saßen. Wenn man sie ansah, steckte einen die Müdigkeit an, mit der sie den Kopf zwischen die Stiefel steckten, auf breiten, harten Hintern sitzend und tagelang einen festen, totengleichen Schlaf schliefen. Die Neuankömmlinge stiegen gleichgültig über die Schlafenden, und es sah aus, als wäre hier schon das Schlachtfeld mit seinen unbegraben herumliegenden Gefallenen. Nur manchmal gelang es Maxl, aus einer der festgepackten Taschen eine schmierige, zerschlissene Börse zu stehlen. Aber darin fanden sich immer nur ein zerkratztes Blechkreuzchen, eine Schreibfeder und einige Kupfergroschen. Abends, wenn die matten Laternenflammen wie reingewaschen im klaren Blau schimmern, kommt Maxl nach Hause, müde, ausgehungert und traurig niedergedrückt. »Nu, Max, was wird werden, hä? Das Lilliputaner-Kleinzeug hat sich in unserer Wohnung eingemietet und du sagst nicht, hä?« sagt die Alte am Fenster. Maxl schweigt. Er geht im Zimmer auf und ab, klein, rundlich, schwer, die Hände tief in den Hosentaschen, einen dicken, brennenden Zigarrenstummel im Mund und blickt immer wieder mit unterdrückter, rachsüchtiger Genugtuung zu Mitzi hin. Seit der Schlägerei im Café Glaser liegt sie krank danieder, in schmutzige Bettzeug vergraben, und ihr zerzauster Kopf, bleich und verdrückt, ist voller Zotteln. »Ich will nicht ins Spital, ich will nicht sterben«, ächzt die Kranke, aber nur wenn Maxl im Zimmer ist. »Mitzi, du wirst nicht ins Spital gehen und du wirst nicht sterben. Wenn ich Nein sag, dann heißt das Nein«, tröstet Maxl sie in seiner schnellen, stammelnden und unverständlichen Sprache. Und die Kranke beruhigt sich, sie vertraut ihrem Maxl, so wie damals, als sie noch vor der Streife davonlief, dass er sie vor jeder Gefahr beschützen werde. »Max, komm her, wer sind denn diese Leute? ruft die Alte vom Fenster her. Auf der Straße sieht man in der Dämmerung eine große Schar Gefangener vorbeilaufen, mit Kisten auf dem Rücken. Sie drängeln, stoßen einander wie eine Schafherde, die abends von der Weide heimkommt. »Russen! Gefangene Russen!« »Sie ging nach Haus.« »Warum? Warum, warum? Weil der Krieg schon aus ist, Alte. Weißt du das nicht? Sitzt den ganzen Tag beim Fenster und weiß gar nix«, sagt Maxl und geht wieder zu der Kranken. »Mietzi, ich bitte, ich trinke ein Viertel Wein. Ich bitte, du musst.« Er versucht, der Kranken über die Stirn zu streichen, aber sie stößt die Hand zurück. »Als ob er das Geld hätte«, lacht die Alte giftig. »Ein Jud, der den ganzen Tag zu Hause herumsitzt.« »Ach, was Geld, werde ich mir heute was borgen«, schreit Maxl. »Mitzel, ich renn zur Horvatska und borg mir 2 Kronen.« Er greift nach seiner Schirmmütze, läuft die Treppe hinab und klopft an die Tür der Horvatska, aber sie lässt ihn nicht ein. Sie gibt heute ein Festmahl. Der Wein rinnt über die Brüste der nackten Frauen, die auf den Knien der Männer sitzen. Der betrunkene Gesang ist abgehackt und heiser. Die Horvatska tänzelt zwischen ihnen herum, breit lächelnd, und lobt ihre Ware. »Man kriegt nirgendwo Fleisch. Aber das da ist besser als wie Schweinern ist, meine Herrschaften. Meine eigenen Hunderln, fett und geschmackig.« Und sie bringt ein braun und fett durchgebratenes Hündchen nach dem anderen herein, das mit hochgereckten Beinchen auf einer Schüssel liegt und einen widerlich süßlichen Geruch verbreitet. Dieselben Hündchen, die sie zum Auskurieren in ihr Spital aufgenommen hat. Das Fleisch wird auf der Stelle von gierigen Mäulern vertilgt, und die Alte läuft, um Nachschub zu bringen. »Mutter, gib's mir ein bisschen Wasser«, krächzt aus einem Winkel der finsteren Küche ihr Sohn Anton, der abgemagert und bleich aus dem Spital zurückgekommen ist, nachdem man ihm ein Bein abgeschnitten hat. »Ich kann doch nicht gehen, ich hab doch die Krücke noch nicht. Sobald ich die Krücke hab, werd ich gehen«, rechtfertigt sich der Sohn. Bei dicht verhängten Fenstern, spät bei Nacht, sind die glänzenden Gesichter der Gäste von weißem Rauch vernebelt und ihre Scheitel blitzen drohend und unheimlich wie die Messer, mit denen sie ihre Opfer morden. Und als in der Früh die beiden schwarzen Juden der Kultusgemeinde mit dem Leichenwagen kamen, um Mitzi mitzunehmen, die in der Nacht gestorben war, und sich an die Tür der Horvatska verirrten, verschlug es ihnen von dem unbekannten und verdächtigen Geruch den Atem. »Bitte, bitte sehr, kommen's näher«, lächelt die Horvatska mit ihrem süßlichen Fältchen, ungekämmt und mit bloßen Armen. »Wo ist die Tote?«, fragt einer der beiden Juden sie böse. »Dort ein Stück Häscher, beim Juden«, antwortete sie, deutete mit der Hand und schlug die Tür zu. »Elmalei Rachamim«, gurgelten die beiden Juden oben bei Maxl in ihre quadratisch zurechtgestutzten Bärte die wohlbekannte traurige Melodie, in welcher der ganze Schauder des Todes liegt. Und in größter Hast, als würde es brennen, wickelten sie Mitzi ins Leintuch und trugen sie die Treppe hinab. Gelb und hart wie Holz schlug sie alle paar Augenblicke gegen das Treppengeländer. Die Hände in den Hosentaschen, den schweren, runden Kopf gesenkt, ging Max im Zimmer auf und ab, das plötzlich seltsam leer und geräumig geworden war. Von den zurückgebliebenen, schmutzigen, halbleeren Medizinfläschchen, roten und blauen, die auf einem Kästchen standen, ging ein geheimer, unbekannter Schrecken aus, der Maxl zwang, immer wieder verstohlen einen Blick aus seinem großen, runden Glasauge auf das leere, zerwühlte Bett zu werfen. In ihrem gepolsterten Stuhl am Fenster saß gebeugt die Alte und blickte hinaus. Ein knarrender, hochbeladener Kohlenwagen fuhr draußen vorbei. Unter den Hufen der schweren Pferde spritzten Funken und die Fensterscheiben erzitterten leicht. »Max, geh und verhäng den Spiegel. Nach dem Toten muss man den Spiegel verhängen«, krächzt die Alte. Maxl wirft dem gesprungenen Spiegel einen Blick auf seine breite, zerquetschte Nase, die jetzt geschwärzt ist, wie mit Schlamm beschmiert, und hinter seinem Rücken sieht er Mitzi in ihrem Höschen stehen, auf hohen Absätzen mit gekräuselten Locken. Sie raucht ihre Zigarette und lässt den Rauch in 2 Wölkchen aus der Nase strömen. Eisige Schwäche durchrieselt zitternd seine Beine, und er wirft schnell einen schwarzen Schal auf den Spiegel, der einen kalten, grausigen Schrecken im Zimmer verbreitet. »Maxl, sog wenigstens Kaddisch«, sagt die Alte. »Hast deine Frau begraben, der Schlag soll dich treffen, sog wenigstens Kaddisch.« Maxl versteht, was die Alte meint. »Ich hab's vergessen. Ich kann nicht beten. Hörst heute? Vergessen!« rechtfertigt er sich verwirrt, plötzlich schwach wie nach einem heißen Bad. »Ein schöner Mann! Die Frau stirbt und er sagt nicht einmal Kaddisch, dass er sowas noch erleben muss«, macht ihm die Alte Vorwürfe. »Wenn ich aber doch nicht beten kann, Alte!« »Nu, ist Malke also auch schon gestorben, nu, und er sagt nicht einmal Kaddisch, so ein Mann«, schüttelt die Alte traurig den Kopf. »Geh und sag wenigstens Kaddisch!« »Ich kann nicht«, sagt Max bittend. »Du kannst nicht? Was kannst du denn, ha? Sag mir halt, was du kannst«, lacht die Alte giftig. »Ich möcht wissen, was du kannst. Ein schöner Jed das.« Maxl springt plötzlich zu der Alten hin, bleibt einen Moment stehen und betrachtet sie mit stummem, angespanntem Interesse. Dann hält er ihr beide Fäuste vor das Gesicht und brüllt mit schauriger, erstickter Stimme wie ein abgestochener Ochse: »Wann ich's aber vergessen hab, du alte Hure, du!« Und wieder war es Frühling geworden. Des Nachts schrien die Katzen im Hof mit jämmerlichen Stimmen wie von kleinen Kindern. Das fröhliche Gekreisch der Menschen, die zu den Hochschaubahnen und Schaukeln herbeigeströmt waren, zwischen Bäumen, die von Tag zu Tag grüner und dunkler und ausladender wurden, wurde von den Klängen der Musikautomaten übertönt, die im Prater um die Wette spielten. Die Artisten mit den rot glühenden Nasen sangen und jonglierten vor den Spielbuden. Das Riesenrad unter dem sauber gewaschenen Himmelsblau drehte sich wieder, schwerfällig und langsam. Und aus dem Fenster des Panoptikums waren die Soldaten mit den geschulterten Gewehren verschwunden. An ihrer Stelle standen nun zwei Arbeiter in blauen Monturen, mit einer roten Fahne und mit Hämmern über den Schultern, und reichten einander die Hände. Frieden! Die neu gestrichenen Straßenbahnen fuhren, und sie klingelten melodiöser, lauter, verjüngt. Der Platz gegenüber der Brücke war mit jungem Sonnenlicht überflutet, und Frauen schoben Kinderwägen vor sich her mit Kindern, die geblendet in die Sonnenstrahlen blinzelten. Und wieder gingen die Prostituierten in etwas zu kurzen Kleidchen unter der Brücke auf und ab, geduldig, die Hände mit dem Täschchen auf dem Rücken verschränkt. In der blendenden Helligkeit wirkten die schwarzen Striche und ihren grellen geschminkten Augen abschreckend und anziehend zugleich. »Gehst mit, Kleiner?« Auf dem Platz erscheint Maxl, seine kleine, karierte Schirmmütze über das Ohr geschoben, eine dicklederne Zigarre im Mund. Seine abrasierte Oberlippe sieht erschreckend grau und eingefallen aus. Sie trägt den Stempel derer, die gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sind. »Hey Maxl, wo warst du so lang?« fragt die kleine Gusti, die mit ihrer erbarmungswürdigen Schleife in dem kurzgeschnittenen Haar wie ein Waisenmädchen aussieht. »Eggspiert«, sagt Maxl und lächelt mit seinem zugekniffenen Auge. »Ich hab mir mit dem Korl geprügelt. Ich mein Haxen ausgerissen, dem Schwein.« »Hörst du, Gusti, willst mir heiraten? Was ist?« raunt er ihr ins Ohr und zwickt sie dabei in den Hintern. Gusti springt in die Höhe, kreischt und schlägt ihm spaßhaft das Täschchen über den Kopf. »Du dicker Bär!« Die Huren lachen und schmeißen sich an die Vorbeigehenden heran, drängen sie vom Weg ab. »Der Maxl ist schon wieder verliebt«, seufzt die schwarze Hermine, und die großen roten Korallen an ihrem Hals klimpern traurig. Und ganz wie es seiner Gewohnheit entsprach, streckte Maxl einen Moment später sein rundes, aufgedunsenes Gesicht von der anderen Seite der Brücke in die Gasse und rief leise mit warnender Stimme: »Gusti, die Hähe!« Die Frauen liefen auseinander, jede in ihr Versteck. Aber dieses Mal blieb Maxl nicht stehen, um den Polizisten abzuwarten, wie damals, als es noch Mitzi war, die davonlief, sondern gebückt, schwerfällig, die Schöße der kurzen Jacke hochgeschoben, um die Hände in die Hosentaschen stecken zu können, lief er zusammen mit den Frauen weg, als ob der Polizist jetzt über ihn Macht bekommen hätte, genauso wie über die Huren. Das war Nachttaxi mit der Erzählung Aus der Ferne von Abraham Moshe Fuchs und Musik von Frau Peppi Littmann und vom Wiener Konzertorchester. Die Erzählung Aus der Ferne ist im Band Nackte Lieder, jiddische Literatur aus Wien 1915 bis 1938 entnommen, den Thomas Soxberger zusammengestellt und übersetzt hat. Das Buch ist im Mandelbaum Verlag erschienen. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Ige Celer, Bonsoiré, Agite Nacht.